Leo Malets Leben. Er wurde 1909 in Montpellier geboren und starb 1996 in Châtillon, verlief zunächst alles andere als geradlinig. Nach Abschluss seiner Banklehre verschlug es den Frühverwaisten nach Paris, wo er als Clochard lebte und sich in den Kabarets der Surrealisten als Chansonnier sein Geld verdiente. Er jobbte auch als Büroangestellter oder Filmstatist und war als Journalist und Herausgeber einer Modezeitschrift tätig. In den 1940er Jahren begann er mit dem Schreiben von Kriminalromanen. Seine Bücher um den Privatdetektiv Nestor Burmain, der erste Band erschien 1943, wurden schon bald berühmt und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnet. Politisch mit den Anarchisten sympathisierend, wollte Malet in Anlehnung an sein großes Vorbild Eugène Sue seiner Leserschaft die schmutzigen Ecken von Paris zeigen. Der diesem Hörspiel zugrunde liegende Fall spielt im Jahr 1955. Detektiv Nestor Burmain wird überraschend in eine Mordgeschichte verwickelt. Marais-Fieber. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Leo Malet. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen, Klaus Schmitz. Regie, Bernd Lau. Erster Teil. Agentur Viertlux, Monsieur Burmain ist leider ja, nicht... Ja, ist schon gut, Hélène, ich weiß selber, wo ich bin. Hat sonst niemand angerufen, kein Klient? Ich kann Ihnen versichern, Chef, dass sich die finanzielle Lage der Agentur seit Ihrem letzten Anruf vor genau 43 Minuten nicht geändert hat. Merde, dann muss ich Tante Isabos Schmuck zu Onkel Samuel bringen. Hoffentlich gibt er Ihnen was dafür. Ein Emaille-Schild, das früher einmal blau gewesen war, dämmerte an dem dunklen, engen Treppenaufgang. Samuel Cabirol, An- und Verkauf, Tauschgeschäfte, Gold, Silber, Verschiedenes, Kauf von Pfandscheinen, dritte Etage. Die Frühlingsstürme ließen das altehrwürdige Haus aufstürmen. Heulend peitschte der Wind den Regen gegen die nackten Fenster. Genau vor dem Eingang zum Treppenhaus spuckte eine Regenrinne Wasser. Draufgängerisch sprang ich mit einem Satz durch den Wasserfall. Verdammt, können Sie nicht aufpassen? Sie war mittelgroß, trug einen Regenmantel, außen gelb, innen schwarz. Mit ihrem auseinandergefalteten Taschentuch tupfte sie sich die Nase und schniefte wie jemand, der erkältet ist oder weint. Danke. Das wäre Ihnen um den Hals gefallen, wenn Ihr Lippenstift nicht kussecht ist. Sehr witzig. Sie zeigte mir die Absätze ihrer Schlangenlederschuhe und die schwarze Nähte ihrer Nylonstrümpfe. Immerhin hing noch ihr feines, angenehmes Parfum in der Luft. Zu fein, um den kräftigen Geruch nach Katzenpisse erfolgreich zu bekämpfen. Ich stieg die drei Stockwerke zu Capirols Büro hoch. Neben der Tür forderte ein handgeschriebener Zettel den Besucher auf, gleichzeitig zu klingeln und einzutreten. Onkel Samuel lag mitten in seinem Gerümpel artig auf dem Rücken. Eine kleine, nackte Frau aus massivem Gold steckte bis zum Heft in seiner Brust. Seine Lippen waren rot verschmiert von einem Lippenstift, an dessen Duft sich meine Nase genau erinnerte. Aus seiner Alpaka-Jacke schaute eine Marokkan-Brieftasche hervor. 100 schmuddelige Tausenderscheine steckten drin. Ich nahm mir die Hälfte, quasi als Vorschuss und für die Aufregung. Ich landete auf dem Bauch, den Kopf verdreht, das Ohr am Boden. Neben mir lag Capirol mit der kleinen nackten Frau in der Brust. Durch den Schleier vor meinen Augen sah ich alles durcheinander. Ich schloss die Augen. Wieder stieg mir das Parfum in die Nase. Als ich die Augen aufschlug, stand vor meinem Gesicht ein kleiner Fuß in einem Schlangenlederschuh. Ich versuchte, ihn mit der Hand zu fassen. Sind Sie's, Tabiroll? Eine junge Stimme, gehetzt, verstellt. Ein Ungeduldiger, der unbedingt eine wichtige Information loswerden wollte. Wen wünschen Sie? Tempel, 1212. Tempel, welche Nummer? 1212. Sie haben sich verwählt. Er hatte sich keineswegs verwählt, mein junger Freund. Ich holte mein Taschentuch hervor, machte den kleinen Hausputz und mich aus dem Staub. Zu viele Leute schienen sich hier verabredet zu haben, auf unterschiedliche Art und Weise mit unterschiedlichen Absichten. Draußen war es schon dämmerig. Es hatte aufgehört zu regnen, aber der Himmel war schwarz und trächtig. Ich überquerte die nasse und glatte Fahrbahn und ging zur Bushaltestelle. Dort warteten mehrere Leute auf den 66er. Genau hier an der ich wartete Ecke, auf etwas anderes. Eine Touristengruppe ließ sich das historische Paris erklären, dass die Leute mit der Spitzhacke noch stehen gelassen hatten. Der letzte Überrest des Stadthauses der Isabeau von Bayern, als im Jahre 1407 der Herzog von Orléans, der Bruder des Königs, als über Kopf dieses Haus ein junger Mann hastete auf der anderen Straßenseite vorüber und brachte mich zurück ins 20. Jahrhundert. Als er dann noch ohne Zögern im Torbogen des Hauses verschwand, aus dem ich gekommen war, beschloss ich, ihm auf den Fersen zu bleiben, wenn er wieder rauskam. Und er kam raus, ging in Richtung Rue Rambuteau, bog dann in die Rue des Archives ein, dann in die Rue Pastourelle. Als mein Mann zur Rue du Temple kam, genau auf der Höhe der Schaufenster des Scherzartikelladens Omnium de Rire, fing es plötzlich wieder an zu gießen. Ein Sauwetter. Und mein Mann lief weiter durch die Straßen und dann war er weg. Ich sollte nach Hause gehen. Aber diese Musik. Sie kam aus einem Bal Musette in der Rue Voltaire. Hinein. Die Java kam aus einem Musikautomaten neben der Theke. Monsieur? Einen Grog, bitte. Ich ging zum Automaten und sah mir die Liste der Lieder an. Le Brisby kam in drei verschiedenen Versionen vor. Und da war auch schon das Lied, das ich suchte. Elsin? Zum Kotzen. Das Lied habe ich heute schon mindestens 50 Mal gehört. Aber die Leute hier mögen das, was? Vor allem meiner. Benimm dich gefälligst bei den Gästen, Jo. Entschuldigung. Mach doch nichts. Ich möchte wetten, Sie meinen Fredo, hm? Fredo? Der das so gerne hört. Wie der heißt, weiß ich nicht. Ich ging in die Telefonzelle und schloss die Tür hinter mir. Das verschlug der Musik für einen Augenblick die Sprache. Aber nur kurz. Denn die Tür schloss nicht richtig. Das wollte ich wissen. Und jetzt hatte ich, worauf ich den ganzen Tag gewartet hatte, einen Fall und sogar eine Anzahlung. Nur keinen Auftraggeber. Mir war Hunde elend. Morgen, Lene. Gibt's was Neues? Ich hab den Crépuscule gelesen. Ach so. Steht was Schönes drin. Oh. In Belleville hat ein gehörnter Ehemann seine Frau getötet, um seine Ehre zu retten. Aus Fresnes ist Roger Latuy geflohen. Marilyn Monroe und Gina Lollobrigida sollen zusammen einen Film machen. Aber das ist ja wohl eine Ente. Das ist ja hochinteressant. Chef, da steht aber noch was. Über einen gewissen Onkel Samuel, den ein gewisser Nestor Beaumont gestern aufsuchen wollte. Was? Wer hat den Artikel geschrieben? Ihr alter Freund Marc Couvet. Soll ich ihn vorlesen? Na klar, sofort. Der ermordete, Leuten in finanziellen Nöten als Onkel Samuel bekannt, war Pfandleiher in der Rue des Francs-Bourgeois. Maurice Badou, ein junger Student aus der Rue du Temple, Sohn eines bekannten Industriellen, hat die Bluttat entdeckt, als er bei Cabirol irgendetwas versetzen wollte. Kommissar Farou meint, dass es sich um einen Raubmord handelt. Verständlich, dass die Beamten, die am Anfang der Ermittlungen stehen, noch nicht viel dazu sagen können. Immerhin haben sie uns wissen lassen, dass sie mehrere sehr interessante Fingerabdrücke gefunden haben. Die interessanten Fingerabdrücke gefiel mir gar nicht. Ich holte das Geld von Capirol aus der Tasche und guckte mir die schmierigen Lappen an. Falls Farou schon meine Fingerabdrücke gefunden hatte, dann sollte er nicht über das Geld nachdenken müssen. Ich lieh mir 50.000 Francs von einem befreundeten Zahnarzt. Das Geld in der Hand, die Verteidigungsrede im Kopf, wartete ich auf den Anruf von Farou. Er blieb stur. Ich nicht. Hallo? Nestor Burma. Guten Morgen, Kommissar. Was wollen Sie? Fassen Sie sich kurz. Ich hörte genau hin, um die nicht wahrnehmbaren Untertöne wahrzunehmen. Er schien mir aber ganz normal zu klingen, genauso schroff wie gewöhnlich. Na also, was ist? Da regen Sie sich nicht auf. Ich reg mich nicht auf, aber ich habe zu tun. Das sagen Sie immer und immer sitzen Sie am Telefon. Ich bin Nero Wolf, führe meine Ermittlungen vom Schreibtisch aus. Ach ja, schön, es gibt schlechtere Lehrer. Aber sagen Sie mal, ich habe in der Zeitung gelesen, dass da einer umgebracht worden ist, den ich flüchtig gekannt habe. So, wer denn? Capirol. Ach, Sie haben ihn gekannt? So lala, ich war mal gezwungen. Naja, er war Pfandleiher. Vielleicht finden Sie meinen Namen in seinen Kontobüchern. Besser, Sie lassen sich nicht unnötig graue Haare wachsen. Natürlich. Aber sagen Sie, das ist doch jetzt bestimmt ein halbes Jahr her, dass Ihr berühmter Name in der Zeitung stand, oder? 8 Monate. Und dass Sie weder ein bekanntes Callgirl sind... Ich möchte doch bitten. ...noch ein Filmstar und dass Sie keine Perlenkette verloren haben... Leider nein. ...müssen Sie was anderes finden, um trotzdem im Gespräch zu bleiben, nicht wahr? Werbung ist alles, aber ich verstehe nicht... Ich will es Ihnen erklären. Dann lege ich auf. Ich habe nämlich genug Arbeit. Wie oft sind Sie mir in die Quere gekommen? Jetzt haben Sie endlich mal nichts damit zu tun. Also versuchen Sie nicht, sich einzumischen. Donnerwetter, Sie haben einen Toten... Salü, Bürger. Ich atmete tief durch. Dann griff ich meinen Hut und meine Stierkopfpfeife und ging in die Rue du Temple zu Maurice Badou. Ich fand zwar das Haus, aber nicht seinen Namen. Die Concierge verdarb sich die Augen bei einem Roman über Liebe, Hass und Leidenschaft. Ein Laufbursche, höchstens 16 Jahre alt, strubbeliges Haar, pfiffige Augen, kam gerade aus dem Eingang des Hauses. Salut, Toto. Er blieb stehen, sah mich von oben bis unten an und ließ dabei die gelbe Kippe von einem Mundwinkel in den anderen wandern. Eine ausgereifte Nummer, von einem Filmhelden geklaut, hervorragend gespielt. Ich heiße D.D., Na gut, Dede, wenn ich dir eine Zigarette spendiere, was würdest du mit deiner Kippe machen? Würdest sie in die Tasche stecken, für schlechte Zeiten. Ich gab ihm eine Gauloise. Wie angekündigt schob er die Kippe in seine Kitteltasche und steckte sich die Gauloise zwischen die Lippen. Ich gab ihm Feuer. Und 100 Francs, wie wär's damit? Was ich damit mache? Erstmal nehmen. Sei denn... Nee, sehen Sie nicht danach aus. Und was soll ich für die 100 Frau machen? Mir sagen, wo ein Mieter wohnt. Kann seinen Namen nirgends finden. Maurice Badou. Weißt du, wen ich meine? Ich lese Zeitung, Monsieur. Also, wo finde ich ihn? Unterm Dach. In dem ehemaligen Dienstbotenzimmer. Die Treppe da. Lebt er allein? Vielleicht schleppt er mal eine ab. Kann ich doch nicht wissen. Ich meine seine Eltern. Nein, die wohnen nicht hier. In der Zeitung stand, er soll der Sohn eines bekannten Industriellen sein. Kenne ich aber nicht. Lässig ging er weiter. Und ich stieg unter das Dach hoch. Das Zimmer von Maurice Badou war schnell gefunden. Nur eine Tür war ohne Namensschild. Schlechte Tarnung. Wer ist da? Eine kleine, schmächtige Gestalt stand im Türrahmen. Das war nicht der Mann, den ich gestern im Regen verfolgt hatte. Ja, bitte? Darf ich reinkommen? Reinkommen? Warum? Ich bin ein Journalist. Ich dachte es mir doch. Na, Sie sind nicht der Erste, aber kommen Sie ruhig rein. Jeder muss schließlich leben. Ich betrat ein sauberes, aber schmuckloses Zimmer. Über dem Bett hingen nicht die üblichen barbusigen Pin-Up-Girls, sondern ebenso scharf fotografierte Ruinen. Im Regal standen düster aussehende Bücher. Auf dem Tisch lag ein Aktenordner mit Schriftstücken. Ich möchte mal wissen, wann man mich damit in Ruhe lassen wird. Ruhm fordert seinen Preis, Monsieur. Eine Leiche entdecken. Darauf hätte ich verzichten können. Müde rieb er sich das Kinn. Bartstoppeln färbten die Wangen dunkel. Der Junge war höchstens 23 Jahre alt, sah aber älter aus. Schrecklich alt. Er war korrekt gekleidet, aber nicht sehr sauber. Seine sorgenvolle, hohe Denkerstirn, wahrscheinlich vollgestopft mit unnützen Dingen, verstärkte das seltsame, undefinierbare Gefühl, das man in seiner Gegenwart hatte. Sie sind nicht Brigitte Bardot, Monsieur Bardot. Morgen wird man Sie vergessen haben. Ich bin bestimmt der Letzte, der Sie ewig mit dieser Geschichte belästigt. Umso besser. Dann wollen wir es mal schnell hinter uns bringen. Aber ich sag's Ihnen gleich, ich kann Ihnen nicht mehr erzählen als der Polizei oder Ihren Kollegen. Fangen wir erst mal an. Naja, ich war also zu Cabirol gegangen. Um etwas zu versetzen, nehme ich an. Müssen wir unbedingt über mein Privatleben sprechen? Nein, aber wissen Sie, ich war in meinem Leben auch schon mal abgebrannt. Bin's heute noch öfter, als mir lieb ist, aber fahren Sie fort. Naja, die Tür stand offen, ich ging also rein. Ein seltsames Bürschchen. Er erzählte mir lustlos, was ich ja selbst gesehen hatte. Und mehr nicht. Ich ging nach Hause. In der Agentur nichts Neues. Im Telefonbuch stand 5-mal Badou mit 5 verschiedenen Vornamen. Gleich der erste Badou, den ich besuchte, war es. Albert Badou. Was wollen Sie? Nestor Birma, ich komme... Wegen meines Sohnes. Was sind Sie mein Beruf? Winkeladvokat? Zufällig gerade ohne Fall? Oder ich sage es Ihnen gleich, Sie sind nicht der Erste. Sie sind die Nummer 3. Ich verteile Laufnummern, wie beim Zahnarzt. Ich bin Detektiv, Monsieur. Inspektor? Privatdetektiv. Sehr schön. Wunderbar. Privatdetektiv. Etwas Kleingeld wäre Ihnen sehr willkommen, oder? Gegen Geld wehre ich mich nie, Monsieur. Ja, bei mir ist das ja auch gar nicht nötig. Am besten, Sie gehen zu einem Pfandleiher. Man wird ja nicht alle umgebracht haben, ne? Ich konnte ihn überreden, mich anzuhören. Aber zuerst musste ich mir das Donnerwetter eines enttäuschten Vaters anhören. Hören Sie mal gut zu, mein Freund. Nur weil mein dämlicher Sohn auf die Idee kommt, über die Leiche eines Mannes zu stolpern, der eines gewaltsamen Todes gestorben ist, sagen sich einige Vampire und Blutsauger, mal sehen, ob da nichts zu holen ist. Wenn das Söhnchen in der Patsche sitzt, weigert sich der Papa vielleicht nicht, ihm da rauszuhelfen. Aber leider daneben getippt. Mein Sohn sitzt nicht in der Patsche. Ich kenne ihn. Das getreue Ebenbild meiner verstorbenen Frau. Zu absolut nichts fähig. Noch nicht mal einen Pfandleiher umzubringen. Seine Stimme wurde ein ganz klein wenig brüchig. Genug, dass ich es bemerkte. Er wollte unbedingt in diesem Viertel mit den alten Mauern wohnen. Das ist nämlich sein Tick, die alten Mauern. Ich mache Reisen, Stahlgerüste. Wir haben so gut wie keine gemeinsamen Interessen. Verdammt nochmal, ich bin ja dabei, Ihnen Familiengeheimnisse anzuvertrauen. Ich habe Sie nicht darum gebeten, Monsieur. Was meinen Sie, warum ich Sie empfange? Warum? Weil mir mein Sohn Spaß macht. Herrgott nochmal, zum ersten Mal in seinem Leben macht er mir Spaß. Ich sollte ihm den monatlichen Zuschuss verdoppeln. Ja, also nichts für ungut. Adieu, Monsieur. Auf dem Weg nach Hause dachte ich unentwegt an Maurice Badou. Was war los mit dem Jungen? Ich sah in den Kalender. 5. April. Er hatte seinen Monatswechsel gerade bekommen. Er war also bestimmt nicht zu Cabirol gegangen, um etwas zu versetzen. Agentur Fiat Lux? Elaine, bitte rufen Sie Savater an. Ich habe einen Job für ihn. Was soll er tun? Einen gewissen Maurice Badou beschatten. Den mündlichen Bericht will ich morgen Nachmittag. Mhm. Warum soll er das tun? Fragen Sie nicht. Ich weiß es nicht. Der nächste Tag begann wie die vergangenen, mit Warten auf Klienten. Sie kamen. Selbstverständlich nicht. Dafür beehrt uns Florimond Farou persönlich mit seinem Schnurrbart, den großen, gespielt strengen Augen und dem verbeulten, schokoladenbraunen Schlapphut. Salut, ihr Lieben. Was haltet ihr davon, wenn wir zusammen essen gehen? Diese selbstlose Tour von Farouk kannte ich bereits. Wir hatten kaum unsere Plätze im Restaurant eingenommen, ging's los. Wilma, Sie haben gut daran getan, mich anzurufen. Hat mir eine böse Überraschung erspart. Wir haben die Spuren Ihres letzten Besuches bei Kerbirol gefunden. Sie haben meinen Namen in den Büchern gefunden? Nein, es geht um einen Fingerabdruck. Na schön, ich werde Ihnen alles erzählen. Nicht doch, das Leben ist kurz. Antworten Sie nur auf meine Fragen. Er versuchte, mich auszuquetschen. Ich antwortete ihm, was ich für richtig und wichtig hielt. Dann schien er zu resignieren. Wenn ich nicht wüsste, dass Sie nicht der Mörder sind. Ach, bin ich nicht der Mörder? Wenn ich mit bösen Absichten hergekommen wäre, dann nicht allein. Vielen Dank, dass Sie mir diesen Stein vom Herzen gerollt haben. Wer war es denn? Einer, der ebenfalls Fingerabdrücke hinterlassen hat. Einer von unseren alten Bekannten. So, dann waren das also Ihre sehr interessanten Fingerabdrücke? Ja. Herr Birol war nicht nur Pfandleiher, sondern auch Hehler. Und wie alle Hehler diente er wohl einigen Gangstern als Tresor. Solche Beziehungen sind immer gefährlich. Hat der Kerl auch einen Namen? Latouille. Hat er im Knast von Freien die Flatter gemacht? Hat Donnerwetter. Ja, halten Sie das für sich. Erstmal war ich erleichtert, dass Farouk auf einer anderen Spur schnüffelte und mir nicht in die Quere kam. Dann lieferte Savater seinen Bericht. Er meinte, der Junge mache nicht den Eindruck, als fände er jeden Tag eine Leiche. Soll ich dranbleiben? Besser ja. Bis auf Weiteres. Ich habe den Eindruck, es gibt nichts mehr zu sehen. Das war gut möglich. Vielleicht hatte ich mich von meiner Fantasie mitreißen lassen. Für Florimond Farouk war die Sache klar, Latouille, die Schwuchtel. Von der Blonden wusste er nichts. Und Badou, er war unschuldig. Trotzdem hat er den wahren Grund für seinen Besuch verschwiegen. Die Blonde hätte ich gern wiedergesehen. Aber wie? Außer höchstens durch einen völlig abwegigen Zufall. Ich traf sie auf der Straße, genau gegenüber von meiner Agentur. Sie hatte eine Wildledertasche unter den Arm geklemmt. In der Hand hielt sie ein Päckchen aus einem Modegeschäft. Ihren Regenmantel hatte sie gegen ein graues Sportkostüm eingetauscht. Sie stand starr vor Schreck vor mir. Die Welt ist klein, nicht wahr? Wenn ich mich nicht irre, sind wir uns schon mal begegnet. Ja, ich glaube. Ihre tonlose Stimme klang müde. Sie machte überhaupt einen todmüden Eindruck. Au, lassen Sie mich bitte los, Monsieur. Sie tun mir weh. Damit Sie abhauen. Nicht nochmal. Wenn wir uns schon wieder treffen, wollen wir auch nett miteinander plaudern. Wenn es sein muss. Ich ließ ihren Arm los. Sie blieb wie angewurzelt stehen. Das gefiel mir gar nicht. Fast wäre es mir lieber gewesen, sie hätte zu fliehen versucht. Darauf hätte ich mir wenigstens einen Reim machen können. Gehen wir in mein Büro. Ihr Büro? Ich nahm ihren Arm. Sie nickte langsam und ließ sich widerstandslos von mir führen. Haben Sie was zu trinken? Sollten wir uns nicht erstmal bekannt machen? Ich bin Nestor Beaumont. Mein Name steht auf dem Schild an der Tür. Und Sie? Odette Lachaud. Ich reichte ihr das Glas. Sie legte Tasche und Päckchen auf den Schoß und nahm das Glas. Ihre Hände zitterten ein wenig. Ich beugte mich vor und griff nach der Tasche. Dabei fiel das Päckchen auf den Boden. Ich untersuchte die Tasche, ohne von ihr daran gehindert zu werden. Madame Ernestine Jacquet, Rue de Torigny? Das ist meine Mutter. Wieder verheiratet? Witwe in zweiter Ehe. Schnüffeln Sie in Ihrer Post. Ich brauchte etwas, um mir was zu notieren. Hab genommen, was gerade da lag. Der Umschlag war leer. Die Rückseite trug den Dienststempel des Absenders. Maître Dianou, Notar, Boulevard des Filles du Calvaire. Ich hoffe, Sie haben gefunden, was Sie suchten. Nein. Was haben Sie denn gesucht? Ein Revolver. Ein Revolver? Warum zum Teufel sollte ich einen Revolver mit mir rumtragen? Stimmt. Sie haben recht. Ich bin dumm. Warum einen Revolver, wo Sie doch Brieföffner bevorzugen? Deshalb also. Ich weiß nicht, ob es deshalb ist. Aber vielleicht helfen Sie mir, eine Meinung zu bilden. Weil Sie glauben, dass ich diesen Mann umgebracht habe? Ich hob das Päckchen aus dem Geschäft für Damenwäsche auf und setzte mich hinter meinen Schreibtisch. Auf der rosa Papiertüte stand in hellblauer Schrift Rosi an, Damenunterwäsche, Strümpfe, Rue des Petits Champs. 10 Meter von meinem Büro entfernt, Richtung Avenue de l'Opéra. Sie haben also diesen Mann nicht umgebracht? Nein. Ein Glück, dass ich Sie wieder getroffen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich öffnete die rosa Papiertüte und zog einen hauchdünnen Nylon-Slip hervor, schwarz mit Spitzen besetzt. Das ist kein Leben mehr. Seit 2 Tagen, Sie hören mir ja gar nicht zu. Ich faltete das zarte Wäschestück auseinander und hielt es mit ausgestreckten Armen hoch. Aber das ist ja ganz reizend. Sie reden davon, dass das Leben kein Leben ist, aber denken daran, sich mit so einem Firlefanz auszustaffieren. Ach, das hat doch nichts zu sagen. Eine Frau ist eine Frau. Ich kann nicht mal sagen, warum ich den Slip gekauft habe. Sehr hübsch jedenfalls, sehr aufreizend. Fast Ihnen bestimmt wie angegossen. Ich erlaube Ihnen nicht, die Situation auszunutzen. Ihr seid alle gleich. Ob ihr nun Cabirol oder Burma oder sonst wie heißt. Dreckige, widerliche Schweine. Odette Lachaud wurde ohnmächtig. Mit Hilfe von Elaine und einem dritten armen Jack kam sie wieder auf die Beine. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann war Cabirol so einer. So ein geiler Bock, bisschen schleimig, kein Kostverächter. Er wollte also... Ich bitte Sie, Monsieur. Hören Sie, meine Liebe, ich muss das wissen. Ich sitze nämlich auch mehr oder weniger in der Tinte, also ja oder nein. Ja. Aber er ist nicht aufs Ganze gegangen, hat nur versucht, Sie zu küssen. Ja. Da haben Sie den Brieföffner vom Schreibtisch genommen und haben zugestochen. Ihre Augen wurden schiefer grau wie ein trüber Regenhimmel, hatten plötzlich dunkle Ringe. Sie sah mir mit dramatischer Unbeweglichkeit ins Gesicht. Aber verstehen Sie denn nicht? Ich hab's nicht getan. Dann war vielleicht auch nicht das Schwein, für das ich ihn hielt. Konnte sowas wie Gewissensbisse bekommen, hat sich eigenhändig das Herz durchbohrt, um sich selbst zu bestrafen. Sie sind grausam. Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen und beugte sich vor, die Ellenbogen auf den Knien. Ja, er hat mich geküsst. Er hat mich an sich gepresst. Ich habe mich losgemacht, habe ihn zurückgestoßen. Dann bin ich rausgelaufen. Und haben mich dann unten im Treppenhaus getroffen? Ja, kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß es. Ich weiß auch, dass Sie wiedergekommen sind. Warum? Odette zögerte, aber schließlich begann sie mir ihre Version zu schildern. Sie kannte Cabirol schon eine Ewigkeit. Ihr Vater und er waren zusammen im Krieg. Sie wusste von seinen Geschäften und ein junges Mädchen von heute braucht immer Geld. Vor kurzem hatte ich einen Ring von meiner Mutter bei ihm versetzt. Und den wollte ich vorgestern wieder auslösen. Aber er sagte, solch einen wertvollen Schmuck deponiere er an einem sicheren Ort. Er könne mir den Ring nicht geben. Aber das war gelogen. Er wollte Ihnen einen Vorschlag machen. Er wollte mich erpressen. Verstehen Sie? Das kam so unerwartet. Und schon hatte er mich gepackt und geküsst. Ich wäre fast ohnmächtig geworden vor Ekel. Gott sei Dank konnte ich ihn zurückstoßen und hinauslaufen. Ich habe ihn nicht getötet. Aber sie kam zurück. Warum? Um nachzugeben. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Und dann? Sie lagen da. Auf die Idee, die Polizei zu benachrichtigen, kamen Sie nicht. Oh, das konnte ich doch nicht. Ich bin verlobt. Mein zukünftiger Mann kommt aus einer der konservativsten Familien des Marais. Wenn er jemals erführe, nein, mir blieb nichts übrig, als wegzulaufen und Gott zu bitten. Ach, lassen Sie Gott aus dem Spiel, der hat sowieso schon zu viel zu tun in seinem Alter. Noch einen Armagnac? Ja, bitte. Sie trank. Ich dachte nach. Wieder zog sie an ihrem Rock. Dieses übertriebene Schamgefühl. Ich schaute auf ihre Beine, ohne sie wirklich zu sehen. Vielleicht war Cabirol gar nicht solch ein schmieriger Typ. Vielleicht wollte er Odette nur schnell wieder aus dem Laden raushaben, weil er im Hinterzimmer mit Latuy eine Besprechung hatte. Ich möchte mich verabschieden, Monsieur Beaumont. Gehen Sie nach Hause? Ja. Ich gehe mit Ihnen. Ich habe mir überlegt, dass Ihre Mutter Cabirol besser kannte als Sie. Ich bezweifle sehr, dass Maman Ihnen irgendwie nützlich sein könnte. Ich kann es ja mal versuchen. Sicher. Und bei der Gelegenheit auch gleich überprüfen, ob ich wirklich in der Rue de Torigny wohne und wirklich verlobt bin. Madame Ernestine Jacquier hatte die 50 zwar schon überschritten, sah aber immer noch gut aus. Die Haut schien noch recht straff zu sein. Nur das zu stark aufgetragene Make-up störte. Passte aber gut zu der knalligen Art, sich zu kleiden, wie ein Relikt aus den 20er Jahren. Damals hatte sie sicher viel Erfolg gehabt bei den Klängen der ersten Jazzbands. Ich hatte von der großbürgerlichen Schicht des Marais gehört. Vielleicht gehörte sie dazu. Aber sie besaß nicht diese steife Vornehmheit, die ich mit diesen Damen verbinde. Sie war mir deshalb umso sympathischer. Nicht für zwei so kompliziert. Sieh an. Guten Abend, mein Mädchen. Guten Abend, Maman. Ich ging auf Maman zu. Sie sah mir neugierig entgegen. Der Gesichtsausdruck schien ihr angeboren. Meine Mutter, Monsieur Beaumont. Sehr erfreut, Madame. Odette hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Das ist aber nett von ihr. Und so unerwartet. Ich habe nicht geglaubt, dass sie sich außer Haus daran erinnert, dass es mich überhaupt gibt. Kennen Sie sich schon lange, Monsieur... Wie war doch gleich der Name? Nestor Beaumont. Den habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ein Juwelier mit Geschäften auf den Champs-Élysées und den Grand Boulevard heißt genauso. Heißt er auch Nestor mit Vornamen? Ich glaube nicht. Sie gefallen mir. Naja, jetzt heiratet sie bald. Schluss mit den Dummheiten. Sofern heiraten nicht die größte ist, wenn man sieht, was manchmal dabei herauskommt. Apropos, Odette, Jean hat einen Pinguin entworfen. Könnte man als Lampe nehmen. Du wirst sehen, sehr hübsch. Sie sind gerade dabei, die Gussform herzustellen. Sie zeigt auf einen dunklen Gang. Das war wohl für mich bestimmt, denn ihre Tochter wusste, dass sich hier die Gießerei befand. Fonderie Ancienne du Marais, Victor Larchaud. So stand es über dem Eingang. Jean war es gar nicht recht, dass er dich nicht gesehen hat. Jean ist mein zukünftiger Schwiegersohn, Monsieur... Monsieur... Nestor Beaumont. Oh, stehen wir hier nicht länger rum. Willst du dir das neue Modell nicht anschauen, Odette? Nein, ich bin müde. Und Sie, Monsieur Beaumont? Haben Sie Gießern schon einmal bei der Arbeit zugesehen? Die Augen in Ihrem Gesicht waren einen Ton dunkler geworden und schienen mich unter die Lupe zu nehmen. Sie werden sehen. Es ist sehr interessant. Das bezweifelte ich. Dennoch folgte ich ihr in den Hof. Der Geruch von schmelzendem Kupfer legte sich auf die Brust. Durch die offene Tür sah ich drei kräftige Gestalten vor einem hell erleuchteten, glutroten Hintergrund mit blau-violetten und dunkelroten Streifen. Sie gossen das flüssige Metall aus einem Schmelztiegel in Formen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Pinguin. Sie schob mich in einen Nebenraum mit einem Haufen von Krimskrams und einer massigen Büste von Beethoven. Eine Schramme auf seiner majestätischen Nase zeugte von einem Schlag ins Gesicht. Das ist der Pinguin. Hübsch, nicht wahr? Sehr hübsch. Und Ihre Arbeiter vervielfältigen das? Erst machen Sie die Formen, dann wird gegossen. Das Kupfer wird auf 1700 Grad erhitzt. Ganz schöne Temperatur. Ja, und davon leben wir also, meine Kinder und ich. Und davon lebten auch die Eltern meines ersten Mannes. Und zwar sehr gut. Von diesem Schund. Ist das nicht lächerlich? Keine Arbeit ist so dumm, dass damit nicht Geld verdient werden kann. Wir müssen gegen starke Konkurrenz ankämpfen. Sie wissen, dass diese Paris-Artikel zum großen Teil in Deutschland hergestellt werden. Ich fürchtete schon, sie würde mir mit der deutschen Gefahr kommen. Aber es blieb bei dieser Feststellung. Sie sah auf die Uhr. Ich glaube, wir sollten jetzt zu Odette gehen. Finden Sie nicht? Wir standen auf der Rue de Torigny zwischen zwei historischen Häusern. Das eine war das berühmte Salé. Hier hatte ein Salzsteuereintreiber gewohnt, der sich wie kein zweiter mit gesalzenen Nebeneinnahmen seine Dienstjahre versüßt hatte. Ein Juwel der Architektur aus dem 17. Jahrhundert, das inzwischen unter hässlichen Verschönerungsarbeiten ohne Stil und Geschmack teilweise verschüttet war. In dem Haus genau gegenüber wohnte Madame Jacquier. Auch dieses Haus hatte unter den Jahren und den Menschen gelitten. Monsieur Burmain? Ja, Madame? Ich habe Sorgen. Sorgen? Das trifft sich gut, wenn ich das so sagen darf. Es ist mein Beruf, Sorgen zu verjagen. Das habe ich befürchtet. Sie trösten Odette? Großer Gott, nein. Wie sind Sie darauf gekommen? Waren das Ihre Sorgen? Ja. Ich versichere Ihnen, Sie sind unbegründet. Monsieur, ich muss an die Zukunft denken. Meine Gießerei geht nicht besonders gut. Ich werde Odette praktisch nichts hinterlassen. Sie ist mit einem der reichsten Erben aus dem Marais verlobt. Sohn eines Fabrikanten von Scherzartikeln. Naja, wie Sie schon sagten, keine Arbeit ist so dumm, dass man damit kein Geld verdienen kann. Glauben Sie mir, Madame, Mademoiselle Larchaud ist nicht meine Geliebte. Ich habe sie heute ganz zufällig vor meinem Büro wieder getroffen. Und da ich sowieso zu Ihnen wollte, nahmen wir gemeinsam ein Taxi. Zu mir? Stellen Sie sich vor, ohne Sie zu kennen. Aber Odette hatte mir erzählt, dass Sie jemanden kennen, der einen anderen kennt, den ich wiederum besser kennenlernen möchte. Das scheint mir alles etwas kompliziert zu sein. Odette wartete in einem riesigen, sehr hohen Salon auf uns. Unwillkürlich zählte ich die Zigarettenkippen im Aschenbecher. Sie musste eine ganze Schachtel geraucht haben. Sie schien nervös zu sein. Auf einem Kristalltablett standen drei Gläser zusammen mit Oliven und Zigaretten, die eine Flasche einräumten. Monsieur Jacquier schien an unserem Gelage nicht teilzunehmen. Mein Mann befindet sich zurzeit außer Haus. Madame Jacquier, der Grund, warum ich zu Ihnen wollte, ist ein anderer Mann, Samuel Cabirol. Von diesem widerlichen Kerl will ich nichts mehr hören. Ihre Tochter hat mir erzählt, dass Sie Cabirol kannten. Du solltest dir besser überlegen, über wen du redest, Godette. Aber warum interessieren Sie sich für den Mann? Eigentlich interessiere ich mich für Maurice Badou. Wer ist das? Der Student, der die Leiche entdeckt hat. Ach ja, verstehe. Aber wieso? Sind Sie von der Polizei? Privatdetektiv. Nestor Burmach. Jetzt weiß ich, warum mir Ihr Name mehr oder weniger bekannt vorkam. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du einen kennst, Odette? Weil wir doch gemeint haben, es sei nicht nötig, oder? Was ist nicht nötig? Oh, ich dachte, ich bräuchte einen Privatdetektiv. Deshalb bin ich alle Ihre Kollegen durchgegangen. Aber Sie haben die Sache nicht weiterverfolgt. Ich hätte mein Geld zum Fenster rausgeworfen. Sollten Sie Ihren Entschluss ändern, Madame, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Danke. Ich erzählte ihr von Maurice Badou, hatte aber kein Glück. Sie wusste absolut nichts über ihn und seine Beziehungen zu Cabirol, hatte seinen Namen zum ersten Mal in den Zeitungen gelesen. Also ein Schlag ins Wasser. Aber vielleicht ging die Sonne an einem anderen Ufer auf. Madame, wozu brauchten Sie einen Privatdetektiv? Es ging um einen Mann. Um Ihren Mann? Monsieur Jacquier. Ach ja, und? Er ist verschwunden. Wie bitte? Er ist verschwunden. Aber ich bin sicher, er kommt zurück. Wenn auch nicht gerade nach Hause, aber nach Paris. Naja, und dann weiß ich, wo ich ihn finden kann. Maman hat sich im ersten Augenblick verrückt gemacht. Es ist nie sehr angenehm zu erfahren, dass man betrogen wird. Auch wenn die Ehe schon kaputt ist. Aber verrückt gemacht? In meinem Alter berührt einen sowas kaum noch. Und deshalb haben Sie darauf verzichtet, einen Privatdetektiv zu engagieren? Nein. Aber ich überlege. Ich brauche einen Vermittler. Würden Sie das eventuell übernehmen, Monsieur Burmain? Wenn Sie sicher sind, dass er zurückkommt. Ganz sicher. Darum geht es nicht. Scheidung. Ach, damit eilt es nicht. Die Geschichte der Ehe ließ Madame Jacquier von ihrer Tochter erzählen. Nach vielen Jahren der Witwenschaft hatte Madame Larchaud wieder geheiratet und war Madame Jacquier geworden. Ich frage mich heute noch, warum. Sehr schnell hatte sie ihren Irrtum eingesehen. Jacquier ist jünger als meine Mutter. Und er machte von Anfang an Seitensprünge. Letzten November sprang er um Miss Pearl herum. Eine Trapezkünstlerin, die im Cirque d'Hiver gastierte. Mit einer Gauklerin durchbrennen, das ist das Letzte. Ich musste mir langatmige Ausführungen über die fehlende Lebensart und den schlechten Geschmack gewisser Leute anhören. Ungefähr 3 Wochen lang hatte Madame Jacquier ihren Kummer in sich hineingefressen. Zu allem Überfluss kamen zu ihrem privaten Gefühlsärger auch noch Scherereien in der Nippesfabrik. Einer meiner besten Gießer wurde krank. Er zeigte alle Anzeichen einer Geistesgestörtheit. Seine alte Mama hilft seitdem bei uns im Haushalt. Sie haben sie eben gesehen, Monsieur Bürmer. Eine wahrhafte Patronne, auch für alte Mamas. Aber warum wollte sie einen Privatdetektiv engagieren? Was sollte ich denn tun? Ihn suchen? Mein Notar, Maître Dianou, braucht eine Unterschrift von ihm. Erst habe ich ihm geschrieben, an den Cirque d'Hiver. Man hat ihm meine Post sogar nachgeschickt. Er hat sich nicht gerührt. Aber Miss Pearl kommt nach Paris zurück. Sie tritt im neuen Programm auf. Und ich soll die Verbindung aufnehmen? Das kann ich machen. Betrachten Sie sich als engagiert. Das heißt, ich werde erst Maître Dianou um Rat fragen. Was meinst du, Odette? Ich weiß nicht. Madame Jacquier telefonierte und erregte offensichtlich das Wohlgefallen ihres Notars. Denn sie kam mit einem Scheck in der Hand auf mich zu. Ist das genug? Das ist zu viel. Was sein muss, muss sein. Ich steckte den Scheck ein und dazu noch ein Foto von Monsieur Jacquier. Niemand lud mich zum Essen ein. Zu Hause lag ein Päckchen in meinem Briefkasten, eine rosa Papiertüte mit der eleganten Aufschrift in Vergissmeinnicht-Blau, Rosian, Damenunterwäsche. Der Inhalt? Odettes verführerischer Nylon-Slip. Hallo? Haben Sie es bekommen? Hab's in der Hand, noch ganz warm. Vielleicht können Sie es noch brauchen, als Vorwand, Sie wiederzusehen. Ist übrigens nicht billig. 5.415... Moment, das heißt 5.4.15. Heute ist der 6.4.55. Ah. Ich rufe an wegen Savater, Sie hatten recht. Aha. Hat keine Lust mehr, sich umsonst abzurackern. So ungefähr. Blöd, Mann, gerade habe ich ein paar Lappen in der Hand. Dann sieht er eben nichts davon. Er wird weinen. Also er beschattet Badou nicht mehr. Er behauptet, er könne genauso gut eine Giraffe bürsten. Sonst noch was? Nein. Na schön. Gute Nacht, meine Liebe. Bloß nicht so viel, Liebe. Ein neuer Tag. Mein erster Gedanke galt Maurice Badou. Jetzt war ich für ihn zuständig und machte mich auf ins Marais. Die Vorsehung hatte genau gegenüber von seiner Studentenbude ein Bistro hingesetzt. Ich ging hinein und wartete. Bis zum Mittag tat sich nichts. Dann kam Badou, ging in ein Restaurant und dann ins Staatsarchiv. Agentur Fiat Lux? Hélène, was hat Savater genau gesagt über Badou, dass er den ganzen Tag im Staatsarchiv war? Den ganzen Nachmittag. Hoffentlich heute auch. Was haben Sie vor, Chef? Ich will mich mal umsehen bei dem Bücherwurm. Aber allein. Seien Sie vorsichtig, Chef. Das Schloss in Badous Tür verdiente kaum diese Bezeichnung. Ohne genau zu wissen, was ich suchte, wühlte ich in den Kleidern und fand einen Brief aus Nantes vom 5. Januar. Eine Tante sorgte sich um die Zukunft des Neffen. Ich suchte weiter und stieß auf eine Sammlung von Zeitungsausschnitten und herausgerissenen Buchseiten. Die Bücher handelten von der Herrschaft Isabeaus von Bayern. In den Zeitungsausschnitten war von ziemlich ähnlichen Dingen die Rede. In der Rue Mouffetard war bei Abbrucharbeiten eine Truhe mit Geldstücken entdeckt worden. Auch im Marais, in der Rue Vaucanson. Maurice Badou suchte einen Schatz. Und wenn der alte Capirol damit zu tun hatte, vielleicht war das Ganze gar nicht so dumm. Ich rief sofort Badou Senior an. Maître Badou ist in einer Konferenz. Kann ich ihm etwas ausrichten? Ja. Ich versuch's später nochmal. Aber bitte nicht vor 18 Uhr. Wie war noch der Name? Mir blieb nichts anderes übrig, als alles so weiterlaufen zu lassen. Jetzt wollte ich an meine Zerstreuung denken und Zirkusluft schnuppern. In einem Büro des Cirque d'Hiver spürte ich einen jungen Burschen auf, der sich krampfhaft bemühte, einen gelangweilten Eindruck zu machen. Was gibt's? Delors, Journalist beim Crépus. Können Sie mir was über das nächste Programm erzählen? Vielleicht sehen Sie mal auf das Plakat. Schreiben Sie sich die Namen raus. Die Adjektive können Sie selbst einsetzen, so machen es alle. Miss Pearl, die Königin auf dem fliegenden Trapez, sprang mir ins Auge. Die hat doch hier schon im November rumgeturnt, oder? Genau. Hätten Sie vielleicht ein Foto? Schon möglich. Er legte ein Packen Fotos auf den Tisch. Ich fand schnell, was ich suchte. Zum Anbeißen, die Kleine. Platinblond, das tiefe Dekolleté war noch tiefer, weil sie sich ein wenig vorbeugte. Dabei trug sie nicht mal ihre Berufskleidung. Sonst noch was? Ich habe auch ein Foto. Den Mann hier, kennen Sie den? Wer ist das? Flattert immer um Miss Pearl rum. Ach, der ist das. Haben Sie was von dem gehört? Zirkusluft aus der Gerüchteküche, glaube ich nicht dran. Warum nicht? Wegen Mario. Mario? Irgendeiner muss sie ja auffangen. Und die beiden schlafen auch zusammen? Sieht so aus. Eifersüchtig. An seiner Stelle wäre ich's. Na, vielleicht ist das ja nicht. Die Show geht vor, wenn Sie verstehen, was ich meine. Verstehe. Anscheinend mit ihr durchgebrannt. Wer? Jacquier. Jacquier? Der da? Hm. Mit wem? Mit Miss Pearl. Ich habe sie nicht zum Bahnhof gebracht. Jedenfalls ist jetzt alles im Butter. Die Truppe tritt vollständig wieder an. Vielleicht ist Mario tatsächlich nicht eifersüchtig. Und wenn der Kerl da Moos hatte. Hat Mario denn da eine Antenne für? Jeder hat dafür eine Antenne, Mario besonders. Aber ich habe nichts gesagt, verstanden? Der Langweiler wurde munterer. Bekam wohl langsam Schiss. Aber vor wem nur? Ich ließ ihn damit allein und ging wieder in die Rue Franc-Bourgeois. Als Badou das Archiv verließ, folgte ich ihm. Er ging in einige Bistros, hatte offensichtlich was zu begießen. Dann ging er zum Bazar de l'Hôtel de Ville, und zwar in die Abteilung für Gartengeräte und Handwerkerbedarf. Mein Student kaufte sich eine zerlegbare Hacke. Hélène, meine Liebe, Sie haben heute Abend das große Vergnügen, mit Ihrem Chef zu Abend zu essen. Und zwar in dem Bistro gegenüber von unserem Freund Badou. Eine ganz exklusive Adresse. Ist Abendtoilette verlangt? Nur Schnelligkeit. Bis gleich. Ich fliege. Hélène hatte sich wirklich beeilt, obwohl sie eine ausführliche Maquillage hinter sich gebracht haben musste. Ein bisschen viel Farbe für diese triste Gegend. Ich nehme an, Sie stehen vor der sensationellen Lösung des Falls Cabirol. Nicht ganz. Aber unser Freund Badou, nehme ich an, wird heute Abend seinen Schatz heben wollen. Ich werde auf ihn warten. Mit Ihnen. Eine große Ehre. Gegen Mitternacht kam Badou aus seinem Haus, in der Hand eine Ledertasche. Seine Verfolgung durch die menschenleeren Straßen war nicht einfach. Geschickte Umwege in einem Labyrinth von kleinen Gässchen, die er offenbar wie seine Westentasche kannte. Und er war weg. Und wenn schon. Durch seine Notizen hatte ich genug erfahren. Isabeau von Bayern. Die Frau vergisst man nicht so leicht. Und ich werde sie wohl noch eine ganze Weile nicht vergessen. Für Maurice Badou war sie der letzte Gedanke. Wieder zurück? Und? Ist die Sensation perfekt? Sensation? Unser Freund ist tot. Lag auf dem Boden der Tour Babette. Ein Unfall? Kann sein. Vielleicht ist er die steile Treppe runtergefallen oder er ist gestoßen worden. Könnte sein, dass sich jemand gestört fühlte. Wieso? Ist die Ruine bewohnt? Zumindest zeitweise. Übrigens von jemand, der Zeitung liest und sich besonders für den Tod eines gewissen Cabirol interessiert. Oh Gott. Thank you.